1. Die Sunde Judas ist unauslöschlich in ihr Hasen und in die Ecken ihrer Alter eingraviert, als wäre sie mit einem eisernen Griffel und einer Diamantspitz festgehalten worden. 2. Sogar ihr Nachkommen erinnern sich an die heidnischen Alter und Kultfahle, die sie unter grünen Bäumen und auf den hohen Hügeln errichtet haben. 3. Wegen der Sünden, die im ganzen Land begangen worden, wird Gott den Reichtum und die Schätze des Volkes so ihr Kultstätten zur Plunderung durch Feinde freigeben. 4. Das Volk wird das Erbe verlieren, das Gott ihnen geschenkt hat, und muss stattdessen Feinden in einem unbekannten Land dienen, die Gott Sohn wie ein Jüdisches Feuer brennt. 5. Gott erklärt, das Dürgenige Verflucht ist, der sein Vertrauen allein auf Menschen setzt und sich auf menschliche Kraft verlässt, worin du sich innerlich von Gott abwendet. 6. Ein solche Person gleicht einem einsamen Strauch in der Steppe, der niemals Guts erfahrt, sondern in einer unfruchtbaren, unbewohnbaren Soulswust verbleibt. 7. Im Gegensatz dazu ist Dürgenich gesegnet, der sein Vertrauen vollkommen auf Gott setzt und in ihm sein Einsichtsübersicht findet. 8. Ist wie ein Baum, der im Wasser geflannt wird, sein Wurzeln reichen bis zum Bark, so dass er weder Hitze noch der Furchten muss und beständig Früchte trägt. 9. Das menschliche Haus ist überaus trügerisch und schwer zu durchschauen, so dass kaum jemand seine wahre Beschaffenheit vollständig begreifen kann. 10. Gott jedoch erforscht das Haus und prüft die ersten Gedanken, jedem Menschen die Konsequenzen für sein Verhalten und sein Taten zukommen zu lassen. 11. Wer auf unrechtmäßige Weise Reichtum erwerbt, gleicht einem Vogel, der fremde Eier ausbrütet, mitten im Leben wird seinen Besitz verlieren und am Ende als nah dastehen. 12. Das Heiligtum Gottes wird als ein herrlicher Thron beschrieben, der von Anbeginn an einem hohen und heiligen Ort errichtet wird. 13. All die Gott als die Hoffnung Israels verlassen, wer denn beschamt, wer sich von ihm abwendet, wird wie Schrift im Staub verhen, die er die Quell des lebendigen Wassers verlassen hat. 14. Jeremiah bittet Gott Heilung und Rettung, damit wirklich wiederhergestellt wird, denn Gott allein ist das Ziel seines Lobpreises. 15. Sein Gegner spotten jedoch und fragen provokant, wann die Drohungen Gottes endlich eintreffen werden, die bisher keine Erfüllung eingetreten ist. 16. Der Prophet betont, dass sich seine Aufgebals hört in Gottes Nachfolge nie entzogen hat und den Tag des Unheils nicht herbeigesehnt hat, was Gott selbst besiegen kann. 17. Bittet Gott, im keinen Schrecken einzujagen, die in Zeiten der not sein Einsicht sich hier Zuflucht darstellt. 18. Sein Verfolger sollen beschamt und bestürzt werden, warend selbst bewort bleit, bittet Gott, das Unheil über sie zu bringen und sie vollständig zu bestrafen. 19. Gott weiß Jeremiahen, sich in das Tor des Volkes zu stellen, durch das die Könige von Juda ein und ausgehen, so in all anderen Tor Jerusalems. 20. Dort sollte er die Könige, all Einwohner Judas und die Bürger Jerusalems offerten, auf die Botschaft Gottes zu hören. 21. Gott warnt sie eindringlich, ihres Lebens willen am Sabbat kein lasten durch die Tor Jerusalems zu trägen. 22. Sie sollen am Sabbat weder lasten aus ihren Hausen bringen noch ihren Dien arbeit verrichten, sondern diesen Tag heiligen, wie es bereits ihren Vorfahren befohlen wird. 23. Doch die Vorfahren weigerten sich zu gehorchen und Satan sich starrsinnig, indem sie weder auf die Gebote horten noch korrekteren Armen. 24. Gott verspricht jedoch, dass die Stadt für immer bewohnt bleiben wird, wenn das Volk gehorcht und am Sabbat kein lasten tragt oder arbeitet. 25. In diesem Fall werden weiterhin Könige aus dem Hause Davids mit ihren Beamten auf Wagen und Ferden durch die Tor einziehen, begleitet vom gesamten Volk. 26. Menschen aus der gesamten Region werden dann am Tempel kommen, Brandopfer, Schlachtopfer und Dankopfer dazu bringen und Gott zu ehren. 27. Sollten sie jedoch nicht gehorchen und den Sabbat entweihen, wird Gott ein unauslöschliches Feuer und den Toren entzünden, das die Palast Jerusalems vernichten wird.